Ja, hallo. Herzlich willkommen. So ist du heute ein bisschen kürzer. Jetzt geht es los mit Klingding. Klingding heute mit dem Blurred Edges Feature. Blurred Edges Feature 2022. Das Blurred Edges Festival beginnt am 3. Juni und geht bis zum 19. Juni 2022. Mehr als, oder wie viele Konzerte sind es? 55 Veranstaltungen an 17 verschiedenen Orten, an 17 Tagen und 32 verschiedenen Orten. Ich lese gerade mal aus dem Programm-Editorial vor. Mehr als zwei Wochen lang Konzerte, Performances, Musiktage, Lectures, Multimedia-Performances und Klanginstallationen. Wie jedes Jahr praktizieren wir radikale Selbstbestimmung aller Hamburger Kulturschaffenden, die Punkt. Alle Hamburger Kulturschaffenden, die mit experimenteller Musik im weitesten Sinn zu tun haben, konnten eine Veranstaltung mit lokalen und internationalen Gästen vorschlagen. Das Resultat ist ein Kaleidoskop aus Komposition, freier und Konzeptimprovisation, Klanginstallation und Performances, monomedial oder multimedial, solo oder in größeren Ensemblen zusammengekommen für den Anlass oder schon lange zusammenarbeitenden. Also soweit eine Einführung in das Blurred Edges Festival. Gerade aktuell erschienen ist das Programmheft, das auch an den verschiedenen Clubs und Lokalen ausgelegt wird. Und die Webseite von Blurred Edges ist auch ganz einfach zu finden. Blurred Edges, also mit zwei R, Blurred Edges zusammengeschrieben.de oder ist die Webseite auch erreichbar über die Adresse www.vamh.de. Heute das Feature, dazu hatte ich eingeladen, über die Clusterliste. Clusterliste ist eine Mailliste von dem Verband für Aktuelle Musik Hamburg, der das Festival initiiert hat und mit der Bewerbung und Organisation zu tun hat. Zu der heutigen Sendung habe ich eben aufgerufen, sich mit Tracks, also mit Aufnahmen zu beteiligen oder ins Studio zu kommen, und einige sind gekommen und die begrüße ich jetzt einmal, Annette Stenzel. Ich würde jetzt gerne das Tischmikro aufmachen, aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Wir werden dann gleich nebeneinander sitzen und über ihre Veranstaltung unterhalten, wann und wo und was dort stattfinden wird. Dann ist da Trinidad Martinez, hallo. Dirk Achim Donau, hallo. Und Hannes Wienert ist da. Guten Abend. Und Judith Hamann ist auch da. Wer noch fehlt, ist Björn Lücker, der wollte aber auch noch kommen. Das sind Studiogäste, die mit ihren Konzerten und Performances Teil des Blurred Edges Festivals sind. Wir werden gleich über die Projekte sprechen im Einzelnen und Tracks zu den geplanten Veranstaltungen präsentieren. Hannes Wienert ist heute mit Instrumenten da, mit kleinen Instrumenten und größeren Instrumenten, und wird einige Sets spielen und über sein Projekt Haiku Songbook sprechen, das am 17.06. 22 Uhr, das einzige Konzert, was so spät ist. Kommen wir auf jeden Fall noch detailliert dazu. Okay. Also es ist einiges los hier im Studio. Und es gibt Tracks von Blurred Edges Musikerinnen, die mir zugeschickt wurden. Von Frauke Olbert, Makiko Saiki, Emol Jetzmann, von Peter Ablinger, Biljana Vucikova, von Ernst Bechert, von Richard von der Schulenburg, von Max André Rademacher, vom Tonart Ensemble und dem DJ Louis Küffner, von dem Nelly Boyd Ensemble, von Pali Meursault, von Manfred Steinke, Michael E. Hase und Makoto Oshiro. Soweit also die Einleitung zu der heutigen Klingding-Sendung, und wir beginnen gleich mit einem Track, der mit der ersten Veranstaltung zu tun hat. Die findet statt am 3.6.2022 im Künstlerhaus Faktor um 20 Uhr. Das ist eine Veranstaltung mit Frauke Olbert und Makiko Saiki. Ich kann kurz mal den Text dazu lesen. Dark Web ist der Titel der Veranstaltung, und da wird präsentiert Musik von Frauke Olbert, Makiko Saiki, Tatjana Gerasimenok, Sarah Nemtsov, Beste Östlebi, Jue Wang und Fanny Hensel. Erstmal die Musik und dann geht's weiter zu der Veranstaltung und zu den Studiogästen. Viel Vergnügen. Ah ja, jetzt ist noch, sehen wir gerade Björn Lücker gekommen. Hallo Björn. Hallo. Here is how it starts. Life passes by my window. A neighbor crosses the courtyard. Her daughter close behind. Satchel on her back. Ja, das war Musik von Frauke Aulbert, gesungen zusammen mit, in einer Performance mit Michiko Saiki, ein Stück von Sarah Nemtsov. Ja, jetzt wollte ich noch mal kurz zu der Veranstaltung sagen. Das ist ja auch so quasi die erste oder fast Eröffnungsveranstaltung von Blurred Edges im Künstlerhaus Faktor am 3. Juni, 20 Uhr, hat den Titel Dark Web und beschäftigt sich die Veranstaltung mit menschlichen Sinneswahrnehmungen und Emotionen sowie deren Abwesenheit. In diesem Stück kann das Publikum verschiedene Etappen menschlicher Abgründe und Hoffnungen beiwohnen, vom Beginn der Emanzipation in der Romantik bis hin zu futuristischen Utopien von Reproduktion. Eine Vielzahl von Themen werden ineinander verwoben und nicht linear erzählt. Diese autobiografischen Erlebnisse werden aus dem Blickwinkel von Frauen dargestellt, Neben eigenen Werken des Duos gibt es Musik von jungen Komponistinnen, Gesang und Klavier sowie von elektronischen Klängen und Video unterstützt. Der eigene Körper dient als musikalisches und visuelles Instrument. Dark Web ist ein Kollaborationsprojekt von Frauke Olbert und Michiko Saiki, das gemeinsame Interesse an experimentellem Theater, neuer Musik und Performancekunst initiierte die Zusammenarbeit. Dark Web enthält Werke, bei denen das Publikum aktiver Teil der Performance wird, indem es zum Beispiel den Anweisungen zweier Videopartituren folgt. Und die Veranstaltung wird ungefähr 70 Minuten lang gehen. Und das ist also die erste Veranstaltung, die auch als einzige am Freitag stattfinden wird. Und am Samstag geht es dann weiter mit einer Veranstaltung, wo ich den ersten Studiogast vorstellen kann. Genau, und das ist Trinidad Martinez. Freut mich sehr, dass du ins Studio gekommen bist. Hallo. Und zwar geht es um die Veranstaltung Reflecting is not concluded. Reflecting is not concluded. Die findet statt am Samstag, den 4. Juni, schon um 18 Uhr in einem Atelier, das ich bisher noch nicht kenne, Atelier Clemencia Laban, Lachenstraße 87. Kannst du ein bisschen beschreiben, wo das ist? Das ist das Atelier von Clemencia Labin, Venezuela. Das ist eine ganz tolle bildende Künstlerin und ich habe sie vor ein paar Monaten kennengelernt und ich war begeistert von ihrer Arbeit, von sie als Mensch. Und ja, und die Räume sind ganz toll und gibt viele Möglichkeiten. Ja. Und du machst da zusammen Movement, Tanz, mit Theresa Hoffmann und die Musik oder den Sound macht Leonid Karlamov und Mark Pira. Du hast auch was mitgebracht, was wir einspielen könnten. Oder willst du erstmal was zu der Veranstaltung sagen? Wie arbeitet ihr zusammen vielleicht? So? Ja, also wir sind zwei Tänzerinnen und ja, ich bin seit Jahren begeistert vom Blurred Edges Festival, habe ich mich total sehr nahe gefühlt von dieser Improvisationarbeit, die Musiker mit Improvisation machen und ja, das ein bisschen so ähnlich ist wie das, was wir in Musik, in Tanz machen oder in Bewegung. Und ja, und diese so Mischung zwischen Bewegung, also diese Improvisation, die mit Bewegung, Geräusche und diese alles, was so zwischen diese beide Genre sich bewegt, dann finde ich total interessant. Und habt ihr euch jetzt schon länger getroffen? Kennt ihr euch schon länger? Also Theresa Hoffmann und du, arbeitet jetzt neu zusammen? Oder ja, wir haben seit mehreren Monaten angefangen, uns so näher zu kommen. Wir machen oft Jams zusammen, Tanz, Bewegungs- oder Kontaktimprovisation-Jams, auch hier in Gängeviertel. Und mit Mark Pira habe ich schon drei Konzerte hier im Blurred Edges Festival auch mitgemacht. Und ja, und mit Leonid haben wir letztes Jahr ein Video gemacht. Wir wollten auch ein Konzert machen, aber wegen Covid, dann konnten wir nicht auftreten, dann haben wir ein Video gemacht. Und wir haben eine zweite Auftritt. Ich habe jetzt gar nicht so schnell im Kopf, wann der sein wird, aber es ist 6.6. Und 6.6., das wird zusammen, ich weiß nur, dass Birgit Ulher da beteiligt ist und dass Michael Thieke, der wird da auch die Musik machen, Michael Thieke. Und Ingo Reulicke ist dein Tanzpartner, ihr macht ja schon länger was. Ja, oder oft, richtig lange. Oft ja. Viel was zusammen. Ja. Da kann ich mich auch noch gut erinnern, dass wir vor einigen Jahren, das war aber noch in deinem Atelier, hatte ich damals auch Aufnahmen gemacht und das auch in der Sendung danach, also nach Blood Edges, dann auch einiges von den Aufnahmen eingespielt, die da entstanden sind. Ich glaube, deine Mitmusikerin hat mir da was geschickt. Das ist die zweite Veranstaltung, die ist, wie ich gerade sehe, am gleichen Ort, genau. Die ist am gleichen Ort. Mhm. Und, du sprichst es so schön aus, ich kann das gar nicht. Clemencia. Clemencia Labin. Okay, genau. Und das ist allerdings, kann man sagen, eine Ad-Hoc-Veranstaltung oder habt ihr auch schon länger zu... Also du hast mit Ingo Reulicke schon viel gemacht, das weiß genau. Ich. Aber mit den Musikerinnen und den Musikern... Den also ich habe Birgit und Michael ein paar Mal gesehen und gehört. Mhm. Und Birgit ist so ganz frisch. Ja, wir hatten schon eine Probe zusammen. Okay, ja, wunderbar. Okay. Ja. Aber vielleicht hören wir mal rein in die Aufnahme mit Leonid Kalamov. Ich versuch's mal hinzukriegen. In dem Video ist jetzt eine gewisse Pause. Das kann man leider nicht sehen. Das ist das Problem für die Zuhörerinnen, dass sie das nicht sehen können. Da entgeht ihnen natürlich, ich weiß nicht wie viel, 2/3 auf jeden Fall. Gut, das war aber schon ein Eindruck von dem, was Leonid macht. Bin gespannt, ob bei dem Video, wir lassen das weiter laufen, ob da noch was kommt. Gewisse Vorstellungen, glaube ich, ist immer so schwierig und ich bin auch gar nicht so gerade der Spezialist, jetzt einen Tanz zu beschreiben. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu beschreiben, was ihr macht? Also ich weiß es, weil ich es gesehen habe, mehrfach gesehen habe. Das mit Inge Rolke war oft sehr, wie soll ich sagen, es hatte sehr viel mit Kontakten zu tun, also mit Bewegungskontakten, mit aufeinander reagieren, mit Zuhören. Was? Zuhören. Zuhören? Ja, viel zuhören. Okay. Naja, das ist eine ganz klare Ähnlichkeit mit Musik. Also dieses Zuhören. Ach so, okay. Ja, gut. Mhm. Ich versuche nur praktisch so... Für mich, wenn ich jetzt euch noch nie gesehen hätte, wie ich mir selber das erklären könnte, was ich mache, weil ich ist auch relativ, ich muss sagen, ich bin Laie oder nicht, kein großer Kenner von Tanzszenen oder von der Tanzszene oder von verschiedenen Tanzszenen. Das Einzige, was ich in meiner Tanzwahrnehmungsbiografie vorweisen kann, ist sogar einmal Merce Cunningham im Schauspielhaus gesehen zu haben. Das fand ich ziemlich großartig, auch mit der Musik von David Tudor damals. Ich will nicht jetzt irgendwie übertreiben, aber ich finde, dass eine gewisse Ähnlichkeit bei euch auch insofern da ist, als ihr eben auch jetzt allein vom Tanz, jetzt nicht nur in Beziehung zur Musik, auch vom Tanz sehr aufeinander euch in Beziehung setzt, als wären so unsichtbare Fäden zwischen euch da. So. Ja, ja, klar. Also wir sagen das, oder ich sage das, dieses Zuhören, also wir, auch wenn das körperlich ist, diese Körperlichkeit, dieses Dasein und achten, was die andere Person macht und dann schnelle Entscheidungen treffen und reagieren auf was die andere Leute im Raum oder die Umgebung was uns bringt und dieses diese Achtsamkeit und dann das zu nutzen, um eine Komposition zu kreieren. Ja, auch wir arbeiten viel, also vor allem Ingo, Therese und ich, wir arbeiten viel mit dem, also ortsspezifisch. Also wir lassen uns inspirieren von Raum, von wo wir sind, von Objekten oder von die Architektur. Oder manchmal reagieren wir mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber das ist immer ganz wichtig in die Arbeit, die wir machen, dass diese Raumwahrnehmung, dass das so ein, so auch wie fast wie ein Instrument, dass das Gesamte spielt eine Rolle. Mhm. Ja, und das ist auch, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass ihr habt in dem Sinn keine Rhythmen, an die ihr euch orientiert, also so, dass so ein Puls da ist. Es gibt ja auch manchmal bei Tanz, dass praktisch jetzt sowas, so eine Frequenz da ist, nach der sich der Tanz auch richtet oder so. Das habe ich jetzt zumindest nicht so wahrgenommen. Die Musik, die wir jetzt auch gehört haben, ist ja auch nicht rhythmisch in dem Sinn. So. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich, oder sozusagen eine Wahrnehmung, die mir in Erinnerung ist von dem Betrachten eures Tanzes, war, dass ich mir immer dachte, wie so krachen die jetzt nicht aufeinander, weil bewegen sich so schnell in so einer nächsten Nähe. Das kann doch irgendwie kaum sein. Ich weiß ja nicht, wie er das macht, aber irgendwie passiert es dann doch nicht. So. Also ist ja auch eine große Vertrautheit oder zwischen dem, was der andere macht und dem, was man selber vorhat. Oder relativ schnelles Entscheiden, wie das weitergeht. Ja, das weiß ich auch nicht, wie das geht. Das passiert ganz schnell und man hat keine Zeit zu denken. Okay. Und, auch wenn man sich langsam bewegt, passiert alles ganz schnell. Also ich glaube, das sind so ähnliche, Impulse wie bei Musikern. Also so in diese einfach so ganz schnell irgendwo intuitiv reagieren. Also klar, ist ein Training. Also es ist schon, dass man das übt und übt und dann man kommt man in etwas so Harmonisches oder nicht. Aber so diese ganz schnelle Impulse so zu mitzunehmen und dann schnell reagieren. Okay, gut. Aber auch wenn die Bewegungen langsam sind. Also es ist nicht, dass wir bewegen uns immer schnell oder so. Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Nee. Aber können wir auch, ja. Okay, gut. Also wir sind gespannt auf die zwei Performances, die ihr macht. Einmal am 4. Juni, 18 Uhr, Clemencia Labin, Atelier Lachenstraße 87 und am gleichen Ort am 6. Juni mit zwei anderen Musikerinnen und einem anderen Tänzer, mit dem du dann tanzen wirst. Das ist ja alles im Blood Edges Programm auch nachzulesen, kann ich nur weiterempfehlen. Und in dem Programmheft. Ja, super. Vielen Dank, dass du da warst und das vorgestellt hast. Und wünsche dir einen guten Weg nach Hause. Ne? Du hast ja noch eine kleine Strecke. Ja, eine kleine Strecke. Vielen Dank, super. Heiner. Ja, danke. Okay. Und es geht gleich weiter. Und zur Einstimmung werde ich schon mal Musik spielen. Und zwar von Annette Stenzel und Dong Zhu. Ja, das war ein Stück Stay with a Struggle. Und ich freue mich sehr, dass Annette Stenzel heute im Studio ist. Hallo. Hallo. Du bist beteiligt an einem Konzert und klärst uns jetzt auf, wie deine Beteiligung konkret aussieht. Genau. Hallo erstmal. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Genau, das Konzert Memory of a Machine Zudem habe ich quasi die visuellen Kompositionen geschaffen und über Dongju innerhalb eines Programms der Pachama Opera ja, Musikerinnen eingeladen, diese Open-Source-Kompositionen zu interpretieren. Also quasi sich selbst einen Teil herauszusuchen, ein Exzerpt, und diese Blätter, die quasi frei lesbar sind, musikalisch zu interpretieren und zu spielen. Und Dongju war eben eine, die sich da am Anfang auch gemeldet hatte, nämlich tatsächlich in dem ersten Lockdown. Genau, von daher ist es schon tatsächlich ein Projekt, was sich zeitlich ausdehnt. Und wir natürlich so sehr besonders froh sind, dass hier mit im Blurred Edge, wo sich eigentlich der Lockdown so langsam auflöst, hoffnungsvoll präsentieren zu dürfen. Okay, ja gut, der Lockdown wurde jetzt sozusagen per Dekret abgeschafft, oder beziehungsweise die Pandemie, so die Infektionszahlen sind ja eigentlich noch hoch, aber irgendwie sollte das nicht mehr so sein. Und am 4. Juni ist eure Veranstaltung, am 4. Juni im Orbit. Das ist, glaube ich, ein Ort, der vielen Leuten, die so in der Musikszene in Clubs gehen oder so, nicht so geläufig ist. Ist, glaube ich, mehr so ein Kunstort oder für Performance und Ausstellungen, oder? Genau, es ist ein Offspace, also ein Gallery Offspace, wo aber tatsächlich schon einige musikalische Events auch stattgefunden haben. Das ist ja auch das Spannende in Hamburg, dass sich tatsächlich so die Kunst- und Musikszene ganz gut ineinander überfließen, die Übergänge da sehr miteinander spielerisch umgehen. Und das ist eigentlich ein ganz gelungener Ort. Er ist sehr klein, es ist ein kleiner Raum, also ein kleines Ladengeschäft, und ja, basiert eigentlich auf den Altona Umsonstladen. Ach ja. Okay. Und der war dort früher wo noch angesiedelt, und mittlerweile haben sich Studierende der HFBK die Organisation des Kunstraums angenommen. Und genau, eben jüngst, also nach der Pandemie quasi, auch laufen wieder regulär Veranstaltungen. Genau, wunderbarer Ort. Und der ist in der Stresemannstraße 144, jetzt so ungefähr bei der Holzenstraße, genau, zwischen Holzenstraße und Sternbrücke, glaube ich, da auf diesem Teil da. Ne? Jetzt ist allerdings... der Titel haben wir noch gar nicht genannt, Memory of a Machine. Vielleicht haben wir ihn auch schon genannt, oder du hast ihn genannt, ich weiß es nicht mehr. Und außer Dongju ist noch Carla Genschi dabei. So habe ich das zumindest aus dem Programm gefunden. Genau. Das sind tatsächlich auch zwei Musikerinnen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, in anderen Formationen. Und Carla Genschi habe ich auch tatsächlich in der ersten Arbeit auch schon mit einer visuellen Komposition kennengelernt. Also ich hatte eine Komposition und sie hat sie interpretiert. Und genau, deswegen ist es wunderbar, dass es quasi wieder weiter sich entwickelt. Was mich nur interessieren würde, du schreibst ja auch in dem Programmheft, dass es eine 20-seitige visuelle Komposition ist. Hast du jetzt beim Erstellen dieser visuellen Arbeit an die Musik gedacht, oder hattest du schon Ideen, wie könnte das die Interpretation von diesem Blatt klingen, oder? Nein, tatsächlich die Idee, mit visueller Komposition umzugehen, ist eine, die schon sehr lange mit mir verwachsen ist. Da bin ich sehr stark von Shioko Slavnich, einer kanadischen Musikerin, beeinflusst, die allerdings auch sehr stringente Vorgaben gemacht hat, also zeitliche Intervalle vorgegeben hat, wie Musikerinnen das ihre Zeichnungen interpretieren. Und ich habe die Arbeiten 2019 entwickelt, als ich in Kopenhagen war, und zwar an der Kunstschule. Und dort habe ich quasi mit einem Riso-Printer gearbeitet und festgestellt, dass die Menschen vor mir, die diesen Drucker benutzt haben, dass die eben deren Daten nicht gelöscht worden, sondern eben als Speichermedium weiter vorhanden waren. Und ich habe dann erstmal überhaupt über das Speichermedium und den Umgang, also mit den digitalen Medien nachgedacht, wie vertrauenswürdig wir eigentlich doch mit unseren Daten umgehen. Und genau, und habe dann eigentlich diese Daten genommen und in verschiedenen Farbigkeiten miteinander kombiniert, dass eigentlich ein kollektives Bild entsteht. Über den Lockdown, also da war ich dann allerdings schon in Paris, habe ich dann eben mir überlegen müssen, wie macht man diese Arbeiten jetzt zugänglich, und kam dann eben im Kontakt mit Dong Ru eben zu der Idee, dass es Musikerinnen interpretieren können und dann sozusagen eine hörbare Visualität entsteht und quasi diese Haptik, die man sonst hat, dann sich über den Ton wieder verstärkt. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass es praktisch noch Versionen gibt, die jetzt nicht da zu sehen und zu hören sind, die aber schon eingespielt wurden von, also Interpretationen, soweit ich das, wenn ich das verstehe. Genau. Es gibt zum Beispiel einen Musiker aus Brasilien, der kann natürlich nicht vor Ort sein und hat auch nicht die Möglichkeit, quasi via Internet gleichzeitig da zu sein. Von dem haben wir quasi Aufnahmen, die kann man dann über QR-Code nachhören vor Ort. Aber es gibt auch andere spannende Aufnahmen. Francesco Sanicandro hat eine sehr schöne Aufnahme gemacht. Die kann man eben auch nachhören. Aber es wird auch tatsächlich noch im Nachgang ein Konzert geben, auch in dieser Ausstellungszeit von Blurred Edge. Ich glaube, das ist dann am 17., sodass eigentlich, also insgesamt wird es noch zwei weitere Konzerte geben, dass man eigentlich erste Konzert von Dong Zhu und Carla Jenki im Prinzip als so eine Art Ausdehnung verstehen kann. Also dass es das Konzert selber performativ wird und sich ausdehnt über zwei weitere folgende Konzerte, die sich auch mit dieser Interpretation von Memory of a Machine beschäftigen, aber dann ihre ganz eigenen Wege finden. Am 10. gibt es dann noch ein Konzert mit der Saxophonistin Camilla Nebbia. Da können wir natürlich auch total gespannt sein. Das ist ja ein Tenorsaxophon. Sie arbeitet sehr stark mit dem Körper, aber wird wahrscheinlich auch Gegenstände hineinbringen. Und das Interessante ist eigentlich, dass sie das auch nochmal sehr kollektiv, dass sie Seiten, die ja auch die anderen ausgewählt haben, man muss dazu sagen, es war eigentlich eine sehr spielerische Vorgabe, die ich gemacht habe. Zum einen keine Vorgaben für die Interpretation zu machen, aber zum anderen die Begrenzung, dass sich jeder eigentlich nur eine Seite aussuchen darf. Außer Camilla, während alle anderen wussten, welche Seiten schon ausgewählt waren, wusste sie das nicht. Und sie hat zufällig eigentlich diese Seiten gewählt, die alle anderen schon ausgewählt hatten. Und so entsteht eigentlich in dieser Kollektivität der Drucke, die interpretiert werden, eine neue Kollektivität aus dieser musikalischen Feinfühligkeit heraus. Und das ist einfach wunderbar. Okay. Ja, super. Okay, ich habe jetzt gerade noch eine Aufnahme, die ist auch von Dong Zhu, ist allerdings länger, Manifesto 2. Ja, du wolltest... Nee, das ist nicht von Dong Zhu. Nee, habe ich das falsch gemacht? Das müsste dann eventuell notiert von Nirmala sein, das Manifesto, die zweite Variante. Es gibt zwei Varianten. Ja, dann habe ich das wohl durch... Stimmt, du hast recht. Das ist falsch. Das ist von Nirmala. Und dann noch jemand, das kann ich aber jetzt nicht rausfinden, wer da noch jemand ist. Ja, das war, also... ich habe es jetzt gerade auch nicht im Gedächtnis, aber er macht also Beatboxing. Hubertus. Hubertus. Genau. Okay. Diese beiden. Okay. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank dir auch. Ja, okay. Und wie gesagt, die Veranstaltung, die zwei, die du zuletzt genannt hast, stehen, glaube ich, nicht in dem Programmheft drin. Aber genau, die kann man aber auf jeden Fall finden. Unter meinem Namen. Unter deinem Namen, Annette Stenzel. Genau. Annette mit 2 T. Genau. Und sie sind eigentlich im Grunde an den zwei folgenden Freitagen. Ach so, okay, das kann man sich auch ganz gut und machen. 17. Okay, das ist super. Vielen Dank und dann hören wir uns nochmal rein. Oh. Ja, und es geht weiter mit dem Programm. Jetzt müssen wir eigentlich 2 Stunden zurückgehen. Und da habe ich einen Track von der Veranstaltung Stark bewölkt at Blurred Edges 2022. Die ist am Samstag, den 4. Juni um 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor Max Brauer Allee 229, also dem Raum, wo, glaube ich, 12 oder 13 Veranstaltungen im Rahmen von Blurred Edges sind. Und Stark bewölkt hat wieder ein umfangreiches Programm. Die Namensliste beginnt, ich weiß nicht, wie die Act chronologisch angeordnet sind, mit Makoto Oshiro aus Japan, Electronic Sound Art, Pali Meursault, Frankreich, Electronics, dann ein Duo Trumpet und Trumpet mit Birgit Ulher und Nicholas Collins, Trompeten, Objekte, Elektronik, Gregory Büttner, Elektronik, und dann spielt das Trio Manufaktur für aktuelle Musik aus Frankfurt mit Paul Hübner, Trompete, Marie Schmidt, Cello und Alexander Hadjev, Bassoon, also Fagott. Mehr zu den Stücken, die das Trio spielt, das ist einmal von Michel Lou ein Stück, dann von Michael Meyerhof und von Elsa Mbala. Das ist ein ganz unterschiedliches Programm. Elektronik, dann von dem japanischen Klangkünstler Makoto Oshiro, und der eben auch nicht nur Elektronik bespielt, sondern auch Alltagsmaterial und Schrott. Dann die Mehrkanalkomposition Press von Pali Meursault, die er aufgenommen hat im Schallplattenpresswerk in Leipzig. Dann das Duo Nicholas Collins, der praktisch eine Trompete mit Lautsprecher gebaut hat. Also er spielt nicht direkt die Trompete, er nimmt sie zwar, sieht zwar so aus, aber die Trompete ist ausgestattet mit allerlei Hard- und Software. Ganz anders bei Birgit Ulher, die tatsächlich die Trompete spielt, allerdings auch mit Lautsprechern, Voice Changer und Radio. Und dann eben die Komposition und zuletzt Gregory Büttner, der über verschiedene externe Lautsprecher Klänge mit mitschwingenden Objekten manipuliert und verändert und dazu noch Resonanzkörper benutzt, um die Klänge zu modulieren. Und von dem angesprochenen Stück Brass habe ich einen Ausschnitt bekommen von Gregory Büttner und das spiele ich jetzt an. Thank you. Ja, Musik. Musik von, mit Dirk Achim Donau haben wir gerade gehört. Hallo Dirk. Hallo Heiner. Freut mich, dass du auch mit ins Studio gekommen bist. Ich finde das auch. Bin auch froh, dass ich noch gekommen bin. Und was haben wir gerade gehört? Ja, das war eine freie Improvisation von einem Konzert aus der Reihe Multiphonics aus dem Werkhaus im Münzviertel, was eine Konzertreihe, die wir zusammen, also mit John Hughes in erster Linie, aber auch mit Björn Lücker, der ja heute Abend auch hier ist, und meiner Wenigkeit und Chad Poppel organisiert haben. Und es war einer der wunderbaren Abende. Und wir hörten ein Trio mit Chris Heenan an der Kontrabass-Klarinette und John Hughes am Kontrabass und eben meiner Wenigkeit am Schlagzeug. Genau. Und Du bist gleich zweimal mit Konzerten vertreten bei Blood Edges. Mhm. Einmal als Teil eines Ensembles, da kommen wir später dazu, mhm. das Flutter-Ensemble mhm. am 12.06. Ja. im Faktor. Und dann hast du ein Duo initiiert für diesen Anlass, oder? Nicht unbedingt für den Anlass. Also das hat sich eigentlich so ergeben. Also wir haben uns, also ich kenne den Lars Rudolf eigentlich schon länger, eben nicht persönlich, aber ich kenne halt seine Arbeit, was er so gemacht hat und fand das immer sehr, sehr eigenwillig, sehr speziell und habe eigentlich immer gedacht, wow, toll, da müsste man eigentlich mal was zusammen machen. Und dann hat sich das ergeben, dass er bei einem Konzert hier im Joko Club, einem Jazzabend, da habe ich mit der Band quasi auch frei improvisiert an dem Abend und er war total, fand das total klasse und hat mich dann angesprochen. Und dann haben wir uns mal getroffen mhm. und haben ein paar Sachen, ich weiß auch, also er spielt auch wirklich toll Trompete, finde ich, aber eben nicht so, nicht akademisch, sondern es ist alles sehr, ja, also es ist sehr eigenwillig und aber auch extrem ausdrucksstark, also wirklich toll, finde ich, also sehr, sehr interessant. Also ich kann mir an Lars Rudolf noch, ist schon einige Zeit her, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre, wo der so, da gab es so eine Zeit, so eine Szene, wo so Punk-Jazz ja. So en vogue war und mm. da war er, ich weiß nicht, mit welcher Gruppe war er unterwegs. Kicks hießen sie, glaube ich. Kicks, genau, Kicks. Ja, und, die kenne ich wiederum nicht, aber nee. Ich habe darüber gelesen. Mm-hmm. Er ist ja auch ein Multitalent sozusagen, also ja, ist unterwegs als Schauspieler also, und total. Als Musiker und in ja. verschiedenen, ja. verschiedenen Genres. Ja. Und ihr habt euch auch einen ganz markanten Titel gegeben, die Pathognomika. Pathognomika. Genau, jetzt kommt der Titel. Jetzt kommt der Titel und wahrscheinlich die Frage, was, genau. was bezeichnet ein Pathognomik? Oh Gott, ja. Also Pathognomik ist laut Definition die Darstellung also von seelischen Zuständen in der Mimik oder beziehungsweise im Körper, in der Körpersprache quasi. Mhm. Das ist aber ein Begriff, also der aus der Psychologie oder so, aber aus dem letzten Jahrhundert stammt, glaube ich. Also der wird auch in der Form gar nicht mehr verwendet heute. Ist, glaube ich, überholt. Aber Pathognomik, ja, also aber auch wenn man sich dann noch diesen Text anguckt, den muss ich sagen, es geht, das meiste ist hat Lars also da formuliert. Und naja, ich glaube, was er meinte oder was wir meinen, ist einfach intuitiver Ausdruck, der im Moment entsteht oder durch Kommunikation entsteht. Und auch eben dieses, dadurch, dass er auch Schauspieler ist, ich bin auf eine Art auch eine Art Schauspieler irgendwie oder spielender Performer oder so. Der performative Anteil spielt eine relativ große Rolle. Die Kombination dieser beiden Charaktere und also das ist irgendwie, und ich fand es eigentlich ganz passend, also dass so diesen Begriff von auch Mimik, Körpersprache in Beziehung zu Musik zu setzen, fand ich einen ganz guten Ansatz irgendwie. Mhm. Also es ist natürlich nicht wissenschaftlich Nein, das wollen wir auch gar nicht unbedingt. Also ist eher so ein frei assoziativer Gedanke oder ein Text. Ich kann ja mal zitieren aus eurem Text. Gerne. Ich fange mit dem zweiten Satz an. Mhm. Die ganze Eingebung der gespielten Musik entsteht dabei aus der Physiognomie von Gestalt und Gesicht, der Motorik von Händen und Körpern, Stimmen und Sprechweisen. Mhm. Oft ist es Gesang und vieles ist willentlich nicht erzeugbar, entsteht vegetativ und innersekretorisch beim Musizieren. Das heißt, es werden innere Säfte gebildet. Genau, die inneren Säfte sind sehr entscheidend. Sind sehr entscheidend, genau. Die systematischen Versuche zur Klärung der musikalischen Beziehung beider Spieler an Trompete und Schlagwerk sowie die digitale Erzeugung surrealer Ebenen, der Impetus, der erzeugte Klang, das Lied, all dies zwischen Ausdruck und Eindruck, ein sich einpendelndes Erleben instinkthafter Klangwelten, befreit, demaskiert, schafft Wohlklang und Befriedigung eröffnet fremde Horizonte. Mhm. Also schon ein groß angelegtes Programm, kann man sagen. Das ihr euch da vorgenommen habt. Ja, aber ich finde, es ist in vielem, ich meine gut, dieses mit den Körpersäften und so, das ist natürlich schon jetzt ein bisschen eigenartig. Wieso ist es eigenartig? Aber ich meine, letztlich werden viele Reaktionen ja chemisch durch bestimmte, Ausschüttungen von, was weiß ich. Ja klar, Adrenalin oder Endorphine und so weiter und so fort. Klar. Das spielt ja irgendwie eine Rolle und das kann man natürlich so beschreiben. Ja. Und es hat aber auch ein bisschen in diesem Text natürlich so was, bisschen was ja, sowas, naja, Körpersäfte ist ja nicht unbedingt etwas, was man normalerweise so drüber spricht, sondern also von daher hat es auch so ein bisschen was Klebriges, aber das gefällt mir auch ganz gut eigentlich. Hätte ich jetzt gar nicht so empfunden. Also es trifft auch auf die Musik irgendwie ganz gut zu. Ja, okay, also ihr geht schon ein bisschen an die Grenzen. Ja, würde ich schon sagen, aber es ist eben so ein Spiel und also was er eben auch sagt, das Lied zum Beispiel, was eben, also das ist zum Beispiel auch wieder ein das ist, es ist eben nicht nur in eine Richtung und immer nur voll sozusagen drauf, sondern es gibt aber eben auch diese verhaltenen Momente und wirklich Lied und Gesang und solche Sachen, auch sehr harmonische Momente. Also es ist halt sehr vielschichtig. Ich habe leider jetzt kein musikalisches Beispiel, weil das alles, ich habe nur so eine Proberaumaufnahme, die wollte ich jetzt hier leider nicht mitbringen. Das aber du hast Aufnahmen von Lars Rudolph. Ich habe von ihm was mitgebracht, ich habe eine alte Kassette gefunden. Das ist allerdings von 1997, muss man jetzt dazu sagen. Ich hatte auch mal eine andere Produktion von ihm, die CD habe ich leider nicht mehr gefunden. Das war dann eine etwas neuere Produktion, das hieß Maria Hilf. Aber ich will nur mal sagen, es gibt einen Eindruck, wie er so arbeitet und auch mit der Stimme arbeitet. Ich spiele es einfach mal ab, ja? Okay? Ja, genau. Okay, super. Okay, das Stück heißt Die Anweisung. Von Lars Rudolph, die wir gerade gehört haben. Und Dirk meinte gerade, das wäre ein Trio. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Trio. Genau, die Band, ja, die gibt es, glaube ich, schon länger nicht mehr. Aber das, wie gesagt, die Aufnahme ist schon älter. Und die Gruppe hieß Ich schwitze nie. Und das war, glaube ich, ein Trio. Also, ich muss jetzt lügen, mit Cello, Schlagzeug oder ich Elektronik war, glaube ich, auch noch dabei. Das ja, ein bisschen, ja. Auf jeden Fall also eine sehr tolle. Genau, und was wir noch gar nicht gesagt haben, wann eure Veranstaltung ist, die ist nämlich am Mittwoch, den 15. Juni um 22 Uhr und nicht weit von dem Ort, wo wir uns gerade befinden, nämlich in der Druckerei im Gängeviertel Valentinskamp 32. Mhm. Also am Mittwoch, den 15. Juni, 22 Uhr, die Pathognomiker mit Dirk-Achim Donau, Schlagwerk und Lars Rudolf, Stimme und Trompete. Vielen Dank, dass du im Studio gekommen bist. Sehr und gerne. Für das Interview über die Musik. Und ich werde gleich zur Überbrückung, was mache ich denn jetzt? Ich wundere mich, nochmal kurz zu dem Entstehen oder zu der Situation, wie die Sendung jetzt irgendwie hier funktionieren kann oder soll. Eigentlich hatte ich gedacht, dass alle Studiogäste um den Tisch rum sitzen und sich dann vielleicht auch über Blood Edges kollektiv unterhalten. Das ist aber leider nicht möglich, weil das Tischmikrofon nicht funktioniert, die Tischmikrofone. Deshalb ist praktisch so ein kleiner Staffellauf hier notwendig, um sich neben mich zu setzen und dann über die verschiedenen Projekte zu sprechen, die jeder bei Blood Edges macht. Und die Frage ist jetzt, wie wir weitergehen. Björn, willst du kommen? Ja, okay, dann freue ich mich, dass Björn Lücker mit im Studio ist und wir gleich über ein Konzert, naja, ein Konzert, das werden ja mehrere Konzerte sein, über die wir sprechen werden, weil du bist, glaube ich, viermal bei Blood Edges auftreten. Ja, aber ich möchte da nicht übertreiben, vielleicht stellt sich raus, dass du nur dreimal dabei bist. Auf jeden Fall hast du auch zu tun mit dem Konzert von Hannes Wienert, über den wir gleich sprechen werden, dem Heiko Songbook. Und dann hast du mehrere Projekte, ein Projekt, wo es um eine CD geht. Und die CD kannst du vielleicht gleich vorstellen. Ja, gerne. Das ist ein Duo, ein Duett mit Hans Schüttler. Hans Schüttler ist Pianist, kommt ursprünglich aus der Klassik, aber beschäftigt sich schon lange mit neuer Musik, mit Improvisation, mit Noise, mit Collagen und benutzt ganz viel Elektronik auch, also Ringmodulatoren und dergleichen und auch bis hin zu Kinderspielzeug, kaputten Spieltieren und szenischen Einlagen, Sprache. Alles Mögliche. Und wir kennen uns also schon ganz, ganz lange und arbeiten immer mal wieder zusammen in verschiedenen Projekten. Wir haben zum Beispiel mal Texte von Hugo Ball vertont. Hans hat das arrangiert, hat es sowohl für ein etwas größeres Ensemble als auch für die NDR Big Band mal arrangiert. Das spiegelte ganz gut wider, was Hans so macht. Wir haben aber auch all in der ganzen Zeit schon immer ein Duo, was immer mal wieder auftaucht. Die treffen uns immer mal wieder, spielen Konzerte, probieren Sachen aus. Und irgendwann lag es einfach mal an, dass wir eine CD daraus machen. Das haben wir jetzt so vor anderthalb Jahren ungefähr getan. Sind wir ins Studio gegangen einen Tag und haben improvisiert, was wir, wenn wir im Duo spielen, am liebsten machen, dass wir praktisch keine programmatische Vorgabe haben oder kein Ensemble, wo wir bestimmte Dinge liefern. Wir haben also auch schon Projekte mit Kindern gemacht, zum Beispiel Kinderensembles, Kindergruppen, wo wir denen bestimmte Strukturen anbieten, die dann proben und auch improvisieren. Aber wenn wir im Duo spielen, sind wir immer ganz frei. Also da wollen wir keiner Vorgabe genügen, sondern versuchen, das darzustellen, was uns verbindet. Also seine Art des Musikmachens mit Elektronik und akustischem Klavier und ich eben mit Schlagzeug und Sound Percussion, also rein akustisch. Und ich kann ja mal ein Stück vorspielen. Einfach drauflegen, genau. So. Und das Stück heißt Pavan und Menuet und ist eine freie Improvisation. Ist es der erste Track? Nein, Nummer 7. Warte mal. Okay, wir hören jetzt also das Duo Hans Schüttler. Spielt er da auch Klavichord, ist auch beim Programm angekündigt. Kommt da auch vor. Ja. Und Björn Lücker. Und das ist. Die Zeit bringt es mit sich, dass wir die Tracks leider ausblenden müssen. Ich hatte jetzt schon ein bisschen am Anfang darauf hingewiesen, dass du mit einigen anderen Projekten bei Blurred Edges bist. Zu dem Projekt mit Hannes kommen wir sowieso, weil Hannes ja noch später über das sprechen wird. Und ich habe es jetzt gar nicht so genau auf dem Zettel. Bei was bist du noch beteiligt? Also es gibt noch ein Konzert am 13. Juni im Hafenbahnhof. Das ist ein ganz neues Projekt, ebenfalls mit improvisierter Musik. Ein Trio mit zwei Berliner Musikern. Henrik Walzdorf spielt Altsaxophon oder auch Tenor, je nachdem, wie er Lust hat. Und Hannes Buda, einem Gitarristen. Und Henrik kenne ich schon ganz, ganz, ganz lange. Wir spielen in verschiedenen Gruppen zusammen, sowohl im Jazzbereich als auch in improvisierter Musik. Und den Hannes Buda habe ich mal auf einem Multiphonics-Konzert hier in Hamburg im Münzviertel gehört mit einer Band und war total begeistert davon. Habe das eigentlich nur mal so Henrik erzählt, dass ich ihn gehört habe und dass ich das ganz toll fand. Und jetzt, Jahre später, hat Henrik dann dieses Trio zusammengestellt mit Hannes und mir, weil er sich daran erinnert hat, dass ich ihm das mal gesagt hatte. Und da haben wir jetzt ein Konzert gemacht in Berlin und das hat uns sehr gut gefallen. Daraufhin habe ich das hier auch mal untergebracht. Das ist ebenfalls sehr gemischt. Also Henrik und ich spielen eben akustisch, während der Hannes ganz verschiedene Effekte vom Volkslied bis zu freier Improvisation auf der Gitarre darbietet. Und das Trio verzahnt sich praktisch in improvisierter Form miteinander. Das ist, wie gesagt, am 13. Ich weiß gar nicht, ob wir das Konzert vorher schon angegeben haben. Das ist am 5. Das ist am 5. Genau, das mit Hans ist am 5. Also mit Hans Schüttler die CD-Release. Genau, das ist um 18 Uhr ein CD-Release-Konzert. Genau, und jetzt sind wir am 13. Da ist eben dieses Trio Berliner Altsaxophonist Hendrik Walsdorf und Hannes Buder. Genau. Ja. Und die vierte fällt mir das. Dann gibt es, weiß ich das Datum jetzt gar nicht auswendig, aber das ist auf jeden Fall eine Band, dieses Projekt heißt Don't Tell It. Das ist ein Projekt des E-Bassisten und Komponisten Guy Saldanha. Das ist am 8. Juni um 20 Uhr, sehe ich gerade. Ah ja. Don't Tell It. Das ist... Nee, doch, 21 Uhr. 21 Uhr. Ich gucke jetzt gerade noch mal genauer nach. Ja. Das ist... Das Projekt, wo am wenigsten Text in der Heft ist. Don't tell it. Ja, ja. Also okay. Er hat das ganz wörtlich genommen. Ja, aber dafür Fotos, ne? Das dafür ist doch schön. Sind Fotos, genau. Genau, das ist in der Hörbar, genau, im B-Movie um 21 Uhr am 8. Ja. Das ist ein Quartett. Guy beschäftigt sich schon seit Jahren damit, Beats. Also Funkbeats im Grunde, also im Grunde genommen Beats und Musik von James Brown zu analysieren und daraus neue Stücke zu machen. Und dieses ist jetzt eben mit Bariton-Saxophon und Trompete, E-Bass und Schlagzeug. Und es sind also alles komplett ausnotierte Stücke, die aber im Jazz-Sinne auch Improvisationen beinhalten. Und wie gesagt, das Rhythmische sind Original-Funk-Beats aus den 60er, 70er Jahren, die ich dann spiele, aber mit neuen Melodien und Bläserarrangements, ja, auch eine sehr interessante Sache, die regelmäßig probt und sich nach und nach als Band immer weiter zusammenspielt. Okay, vielleicht nochmal die Musikerin. Es ist Anne Wiemann, Querflöte, Baritonsaxophon, Hermann Süß, Trompete, Flügelhorn, Björn Lücker, klar, Schlagzeug und Guy Saldanha, Bass und Komposition. Don't Tell It am 8. Juni ab 21 Uhr in der Hörbar oder B-Movie Brigittenstraße 5. Es ist auch tanzbar. Ja, im Prinzip schon. Ja, schon? Im Prinzip okay, schon, absolut. Da werden aber dann die Stuhlreihen da ein bisschen im Weg sein. Vielleicht wird der eine oder andere stolpern dabei, aber es wäre im Prinzip, den habe ich mir noch gar nicht überlegt, das wäre eigentlich sehr gut denkbar. Ja, okay. Ja. Ja, bei Fangrhythmen hört sich doch so an. Gut, wir wollten noch ein kurzes zweites Ja, vielleicht Stück noch einen kurzen Ausschnitt aus dieser CD Hardcore Easy Listening von Smakop, Hans Schüttler und mir. Welchen Track willst du? Das ist, wir können aber Nummer 11 machen. 11, okay. Tarantella. Das Duo, Hans Schüttler, Björn Lücker, heute im Studio. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, mich gefreut. Danke. Deine Konzerte vorzustellen, die du im Rahmen von Blood Edges machst. Nochmal der Hinweis, wir sind in der Klingding-Sendung in der zweiten Stunde. Heute ist das Blood Edges Feature. Blood Edges findet statt vom 3. bis 19. Juni in Hamburg an verschiedenen Orten, an 32 verschiedenen Orten und 55 Veranstaltungen sind es dieses Jahr. Und es geht gleich weiter mit Live-Musik von Hannes Wienert. Dazu sprechen wir dann gleich im Detail. Erstmal hören wir Live-Musik im Studio, endlich mal wieder seit langem. Thank you. Oh. Ja, ich hätte natürlich noch eins, aber. Ja, super, vielen Dank, Hannes. Ja, danke schön. War natürlich jetzt kurz. Ne? Das kurz. Beim Konzert, dass ich ja mit dem wunderbaren Björn Lücker, der eben auch hier war, zusammen im Duo-Spieler am 17. in der Stückwerke Kulturfirma. Das kann ich ja gleich immer, sonst vergisst man das dann immer. Am 17.06. und diesmal auch dann erst um 22 Uhr. Genau, das ist ein Freitag. Also es ist, glaube ich, in vier Wochen, ich weiß es nicht genau ungefähr. Ja. Admiralitätsstraße, relativ einfach zu finden, wenn man sich bei Blood Edges so ein bisschen auskennt, weiß man ja, wo das Westwerk ist. Eigentlich zwei Häuser daneben, ein sehr schönes Kontorhaus mit so alten Holzbohlen. Am dritten Stock bei dem Wolfgang Stockmann, Carsten Dahne, die machen, das ist ein Hörspielstudio. Und deswegen, weil, also es ist um 22 Uhr, es gibt da noch eine kleine Pause, das ist jetzt so ein bisschen Special Guest, weil ich da ein bisschen eventuell das auch aufnehmen möchte, lassen möchte von Wolfgang, der hat da eben Studio. Und da ist dann, habe ich ohne Osterkulturnacht in der Katharinenkirche eine sehr nette, tolle Schauspielerin kennengelernt, die Benita Rinne. Und die hat das mit mir mal probiert zu sprechen. Und es wird auch projiziert. Also der Wolfgang Stockmann hat angeboten, das mit Overhead-Projektoren an die Wände, die dann da sind, noch zu projizieren, so dass man da, weil das sind ja Stücke, das sind ja Haikus. Mhm. Und ich habe jetzt eben nur die Instrumente gespielt. Mit Björn, ist es eigentlich ein Konzert? Also langsam, ja. Du bist wie immer sehr schnell. Ja, ja. Haikus kennt nicht jeder. Vielleicht sagst du uns erstmal, was ein Haiku ist. Ein Haiku ist ein... zeigt ein Bild bewegter Ruhe. Ein Haiku zeigt ein Bild bewegter Ruhe. Okay. Kurzgedichte, japanische. Und ich habe da so die klassischen eigentlich mehr genommen, oder als ich dieses Haiku-Songbuch geschrieben habe, ist das schon ein paar Jahre her. Und da gab es also Matsu Basho, dann Kobayashi Issa, der vor allen Dingen so etwas Skurrilität und Humor auch reinbrachte, und dann Yasuo Buzan. Das sind so die klassischen Dichter. Ich habe das deswegen noch da genommen, weil Basho hat das auch improvisiert zum Teil. Er hatte viele Schüler und haben sie mal ein Bild gehabt. Also es ist eigentlich ein Bild, so ein Haiku. Ne? Und hat einen Satz gesagt, es hat viel mit Natur zu tun, zum Teil auch mit Tieren. Und die haben das dann weitermachen müssen, also wie eine Art Staffellauf. Wie eine Art Session eigentlich. Eigentlich ein Vorgänger von Poetry Slam. Obwohl ich das nicht vergleichen möchte jetzt. Ne? Also dieses Haiku hat eine sehr strenge Form im Japanischen. Und zwar 5 Silben, 7 Silben und 5 Silben. Shakodachi Yamogato, Shakata Uartakison, Chin Katacho, Hatsita Mochachongati. Also, ich kann jetzt kein Japanisch, aber damit man es vom Klang. Und das ist das Problem, also, wenn man es übersetzt ins Englische oder ins Deutsche, da ist immer noch so ein gewisser Streit, der ja auch nie aufhört, weil konzentriert man sich mehr auf das Bild und den Inhalt und. Oder versucht auch diese Form ins Deutsche, wenn man es ins Deutsche überträgt und ins Englische, auch beizubehalten. Und da das Japanische eine völlig andere Schrift hat, auch als es sind ja Ideogramme, dass diese Bilder sind, ist es eigentlich für mich besser, wenn man diese Form nicht immer so streng beibehält, sondern den Inhalt, was es eigentlich transportieren soll, in eine eigene Form ins Deutsche oder ins Englische zu übertragen. Deswegen ist diese 5-7-5 Silbenform nicht unbedingt wichtig in der Übersetzung in eine andere Sprache. Es gibt so ganz strenge Leute, die dann sagen, ein Haiku ist erst bei 5-7-5, aber das geht auf Kosten des Klanges, der Sprache der anderen. Aber das Besondere ist, glaube ich, schon, dass du in Kurzform ein Moment besonderer Wahrnehmung charakterisiert wird, also mit wenig Texten, jetzt nicht mit ausführenden Sonetten, sonst wie lang, was weiß ich. Ja, es ist eigentlich, deswegen habe ich mich hat das so, ich komme eigentlich von der Malerei. Ja. Und als ich damals so gezeichnet habe, als ich 16 war, 15, habe ich eine Schallplatte gefunden von meinem verstorbenen Vater. Das war japanische Musik. Und da war so eine Tischmalerei vorne auf dem Cover. Und mit unwahrscheinlich viel Lücken und ganz reduziert. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, mit dieser Malerei, kommst du schnell auf diese Haikus auch, weil die ja zum Teil auch da drinstehen in den Büchern. Und da ist ja diese unheimliche Verkürzung und auch nicht irgendeine Beschreibung von etwas. Also schreiben heißt nicht beschreiben oder malen nicht abmalen, hat Bragg mal in seinen Notebooks gesagt. Das heißt also, es sind eigentlich drei Zeilen, die nebeneinander gestellt werden. Und man baut das auch in seinem eigenen Verständnis oder also derjenige, der das liest, zusammen. Und deswegen ist es, um vielleicht um einen kurz zu erklären, dass, dieses Heft, dieses Buch, das ist also einmal, sind es diese kurzen Stückchen, die vor- und rückwärts gespielt werden. Weil 5-7-5 dachte ich mir, wenn man 5-7-5 auch rückwärts liest, ist auch. Dann habe ich das mal probiert und dann habe ich gedacht, weil ich keine klare Harmonie haben wollte, diese Stücke sind eigentlich sehr assoziativ entstanden, habe ich das rückwärts mal gespielt und das Ergebnis hat mich sehr animiert, das weiterzumachen. Und deswegen ist es hat es eine etwas befremdliche Klangform dann, ne? So. Wenn man es dann rückwärts spielt. Und gleichzeitig gibt es aber noch den Text und es gibt zu jedem noch ein Bild oder eine Collage oder eine Zeichnung. Wird der Text dann, wird er dann rezitiert oder ja, das gesprochen? Ist das, was ich vorhin meinte, das habe ich kurz unterbrochen. Also wir machen eine Pause, ich spiele das ungefähr eine Stunde, dann machen wir eine kurze Pause und dann werde ich einen Auszug mit der Vinitarinne machen, das heißt, sie spricht und das machen wir dann auch noch zu zweit. Nicht das Ganze nochmal, aber 6-7 Stück vielleicht, weil ich es spannend finde, dann vielleicht zusammen auch das Ganze nochmal aufzunehmen, dann mit Text. Für mich sind es zwei Sachen wichtig. Einmal ist der Text so da, und der hat mich sicherlich auch animiert, diese Stücke zu spielen, aber es ist nicht 1:1. Also es sind keine Vertonungen sondern es ist einfach so, dass natürlich, wenn ich jetzt spiele, da, der Text ist such stillness, it cries as the sea caves sink into the rocks. Das kann man schon singen. Das sind eigentlich Songs. Aber man kann sie auch spielen ohne Text. Du verwendest ja jetzt, gerade hast du Sopransaxophon gespielt am Anfang und dann hast du ein Instrument gespielt, das vielleicht den wenigsten bekannt ist, das, soweit ich mich informiert habe, Sheng heißt. Ja. Und ein besonderes Instrument ist das auch, glaube ich, im Japanischen nicht unbedingt vorkommt. Also das ist eine chinesische, Sheng. Oh, das ist immer schwierig, das auszusprechen. Sheng wird das geschrieben, aber Sheng ist so hinten so. Sheng. Und im Japanischen hat man das dann im 11., 12. Jahrhundert für Gagaku-Musik adaptiert. Ja. Und das, die spielen das auch, so ein Instrument der Seele. Die spielen eigentlich so den Teppich und dann kommen diese anderen Hichirikis, dann die Melodie oben. So. Und das ist ja eigentlich ein Akkordinstrument, das ist jetzt eine 21-pfeifige. Es gibt da welche, die 17 sind und in Japan heißt das Sho. Ach so. Das ist die Sho und das ist also eine Mundorgel. Und das ist ein Inhalier- und Exhalier-Instrument, besonders in dieser Pandemiezeit interessant, weil du atmest ein und atmest ein und aus. Du kannst eigentlich einen ständigen Strom von Klang spielen. Ne? Du musst nicht absetzen, du kannst einsaugen die Töne und dann kannst du eben bis zu 6 Tönen gleichzeitig spielen. Also vielleicht so von der Vorstellung, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, es hat so eine Länge von 50, 60 Zentimeter, ja. Sieht eher zylindrisch aus, wie wenn so Röhren aneinander geklebt sind und so einen Zylinder bilden. Also diese Metalldinger jetzt, deswegen sieht das ein bisschen futuristisch aus. Manchmal denke ich auch, das könnte so der Kölner Dom sein auch. Wenn man diese Metallröhren, die jetzt im 20. Jahrhundert für Orchestermusik, damit das sich durchsetzt, man kann sehr leise spielen, auch so Klissanis habe ich hier vorhin mal gespielt. Und dann hast du hier unten so einen Becher, wo diese Pfeifen, in denen Zungen drin stecken. Also deswegen ist es ein Durchschlagzungen-Instrument. Die fangen dann an zu schwingen. Und dann hast du so einen Metallbecher. Früher war das auch aus Holz. Also in Japan ist es immer noch bei der Show aus Holz. Und dann so eine Art Schnabel. Und das Ganze hat, wenn du das dir vorstellst, wenn du das jetzt abmachst, diese sind ja nur Resonatoren-Metallröhren. Ne? Früher war das eben also nur aus Bambus. Dann sieht das aus wie die Flügel vom Phönixvogel, ne? Also das symbolisiert auch den Ruf des Phönixes in der alten chinesischen Mythologie. Okay. Ist, ne? Vielleicht fehlt uns nicht so wichtig jetzt. Aber das ist eigentlich nur der Kopf und der Schnabel, wo du reinbläst. Ne? Das hat auch eine ganz bewusste Ästhetik der Konstruktion. Ja, diese alten Instrumente. Also für mich sind so diese Klänge von diesen ganz alten Instrumenten auch ganz neu. Bietet auch, das für mich völlig neu zu spielen. Und ich habe mal irgendwie gesagt, also alte Musik ist neue Musik und neue Musik ist alte Musik. Das heißt, ich spiele ja auch noch andere Sachen. Also Björn spielt ja Schlagwerken, Perkussion. Die spielen wir auch recht genau, es gibt ja Noten. Und danach, nachdem wir es mehrmals vor- und rückwärts gespielt haben, also ich und den Blasinstrument, gibt es dann eine ganze Reihe von anderen Instrumenten, die ich jetzt aus Zeitgründen auch nicht spielen kann hier alle. Wie zum Beispiel diesen Quadriflexschlauch oder Trompsax, das ist eine kleine Trompete mit einem Sopransaxophon-Mundstück, meine Idee ist, einen eingefrorenen Klang von ungefähr 1-3 Minuten zwischen den Stücken zu spielen. Das heißt, ich habe also einmal den Bezug auf das Thema, das Thema wird gespielt, komprovisatorisch würde ich das mal nennen, und dann gibt es eine völlig offene Improvisation, die wird auch jedes Mal wieder anders sein, Und ich werde wahrscheinlich auch nicht unbedingt nur die ganze Zeit festlegen, welches Instrument ich nehme. Also ich habe ziemlich viele Instrumente, die ich zur Auswahl habe, um auch den momentanen Zustand, den ich dann habe, wenn ich das Stück gespielt habe, mit Björn zusammen, legen wohl einige Sachen fest, aber dann 2-3 Minuten einen Klang spiele, so wie ich es eben gerade vorgemacht habe. Weil das dann Heiko ist eigentlich so ein Bild bewegter Ruhe. Also es hat sehr viel mit Ruhe zu tun, aber es ist nicht still, es ist nicht Stillstand. Und dieses eine Heiko zum Beispiel, also übersetzt, welche, diese Stille ist vielleicht besser als welche, diese Stille, der Schrei der Zikaden sinkt in die Steine oder in den Felsen. Ich habe das selber erlebt in Spanien, als ich da mal war, in Tarifa, kraxelte ich in der Mittagshitze, da 35 Grad, so auf die Steine und dann hörst man im Hintergrund dieses und wenn es den Moment gibt, wo das aufhört, dann ist wirklich richtig Stille. Dann suppt das richtig in die Steine rein. Und dieser Moment ist außerordentlich interessant, weil was der selber so, wenn ich jetzt nichts sage, ist plötzlich ganz still im Raum. Also dieser Moment einzufangen, eine Stille herzustellen, aber trotzdem was machen, ist eigentlich paradox, aber so, das ist halt die Idee jetzt und gleichzeitig kann man sich die Zeichnungen auch angucken, wenn wir sie produzieren. Achso, ihr produziert ihr dann auch. Wir machen dann eine kleine Pause, wenn das nicht zu viel wird, dann mache ich das mit der Benita noch mal und werde aber einen Auszug nehmen, weil ich es einfach schon auch schön finde, wenn man mal die gesprochen hört. Und deswegen gibt es zwischendurch dann auch japanisches Reisgebäck und Sake. Okay, für mehrere Sensorien des Körpers. Also was ich noch sagen kann, ist vielleicht, das ist keine, also dieses, du hast ja, wir haben ja auch mal so, glaube ich, früher mal eins oder mehrere gespielt. Und das ist nicht, also es ist wieder irgendwie in einer Tonart geschrieben, man kann es in S spielen, man kann es in B spielen oder in C spielen und dann kann man es parallel spielen, was sehr reizvolle Intervallklänge gibt. Und es ist auch keine Instrumentation nicht da. Also ich spiele es sehr gerne alleine, mit Björn sowieso immer, weil wir auch früher viel gemacht haben. Kongeniales Spiel dann für mich ist. Und dann kann es aber auch mit mehreren, mit 5-6 Instrumenten gespielt werden. Also meine Idee ist es auch mal mit 2 Mundorgeln zu spielen. Ne? Steht dann noch aus, oder das hast du schon gemacht? Nee, ich habe auch mit Gesang vielleicht. Also das ist im Fluss. Also es wandelt sich an. Es ist kein festes Kompositionsteil, wo man ein Buch aufschlägt und die Noten nur liest. Man kann sie auch vergessen. Ja, aber es ist schon etwas, was dich schon, also was du ja auch vorher schon dargestellt, was dich schon länger beschäftigt. Und es ist bei dir ja auch im Zusammenhang mit dem Interesse an der chinesischen, japanischen Kultur sowieso auch zu tun hat, was dich ja auch schon sehr lang, sehr intensiv beschäftigt. Das stimmt, was du sagst. Also das kann man so sagen. Wieder zu tun hast. Ja. Also ich habe halt damals viel gezeichnet und dann auch zum Teil Blindzeichnungen gemacht. Dann habe ich mir Musik angehört und kam ich durch Zufall, das ist ja, wie es ja häufig so ist, auf diese Tischmalereien und diese von der Platte, die war da drauf. Und dann habe ich weiter geforscht, dann kommst du automatisch auf diese Sache. Liegt es auch noch ein bisschen daran, weil die chinesische Literatur, das ist jetzt japanisch, also diese Haikus, diese sehr typisch japanisch. Ne? Aber die Übertragung von chinesischer Literatur, das ist in den letzten Jahren auch mehr geworden, weil ich durch Zufall ein Buch, ich habe einen ganz großen Job bei Libri gehabt, als ich studiert habe. Ich werde immer ewig dankbar sein, wenn man da fast nichts verdiente, weil da fiel so ein Buch runter und da stand No vom Genius Japans. Und das war von Sergei Eisenstein, Ernest Fenollosa und vor allen Dingen Ezra Pound. Und Ezra Pound hat in den 20er Jahren Imagismus so begründet, nannte er, das ist also im Grunde, dass man das nicht beschreiben kann, einen Zustand. Ist aus der Metro rausgelaufen und hat die ganz viele Gesichter gesehen und hat das aufschreiben wollen. Und zu dieser Zeit ist das macht heute merkwürdig erscheinen, weil die Literatur sich also weiterentwickelt hat mit neuen Ideen. Aber damals hat er etwas geschrieben, das war ihm zu viel. Und dann hat er das reduziert und reduziert und reduziert. Bis übrig blieb diese Gesichter in der Menge, wütend Blätter auf nacktem schwarzen Ast. Punkt. Und das hat sehr viel Ähnlichkeit oder Kompatibilität zu diesen japanischen Haikus. Okay. Er hat dann auch von Libai Sachen übersetzt. Und das sind alles so Ideen von Bildern. Also, dass man das nicht beschreibt, sondern Sachen nebeneinander stellt eigentlich. Und dann gibt es einen Zeitsprung noch. Das ist auch noch sehr interessant. Also auch für mich, von der Vorstellung von Musik, wann hört man auf zu spielen, wann spielt man, wann entscheidet man eigentlich, wieder anzusetzen und zu spielen. Finde ich total interessant. Wie überhaupt so klar, da was toll oder schneller und das wird gefüllt, aber gar nicht zu spielen. Ist für mich die größte Erfahrung, die ich jemals hatte am Konzert, war, als ich 433 von Cage mal spielte. Also ich als Klavierspieler, ich kann ja nicht, also klassisch Klavierspielen. Und ich habe gar nichts gemacht. Und die Leute drumherum, die wurden immer stiller und stiller. Und Das war ein Moment höchster Intensität. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe es mal versucht, im Familienkreis zu machen und das war irgendwie so ein runder Geburtstag. Und das Stück auch. Das Stück von Cage, der 433. Und das war dann ein Problem für die Familie. Die konnte das irgendwie nicht aushalten, diese Stille. So. Das war dann nach 2 Minuten, war es irgendwie zu Ende mit dem Stück. Aber das ist das Verrückte, wenn man das so hört, 4:33 ja, und da wird gar nichts gespielt, denkt jeder, aha, ja klar, ist kein Problem, ja gut, da ist halt nichts und so what. Aber die Tatsache, dass kommt ja auch noch auf die Inszenierung drauf an. Also, dass du dann irgendwie so jemand vor dir hast, der da wirklich einen Flügel aufschlägt und dann irgendwie auch noch in der Mitte umschlägt, also, die Noten und so weiter. Also, weil ich dann auch so eine Doktorrolle da spielte, da hatte ich so diesen Tropenhelm jetzt auch auf und so einen Anzug und das war, aber habe ich ja sonst auch. Und ich ging an den Flügel und hatte nur eine Digitaluhr, weil die ist okay, die ist erlaubt für mich. Und die stellte ich hin und hatte keine Noten. Ich habe auch den Flügel schon aufgemacht, gar nichts. Und ich habe das so häufig gesehen, dass dann Theatralik, was da wird umgeblättert oder die auf und zugeklappt, das ist too much. Weil es ist auch nicht das, was Cage eigentlich wollte. Das Einzige, was interessant war, es kam ein Kind nach 2 Minuten um die Ecke und guckte, was da draufsteht auf dieser Wald, ein weißes Blatt Papier. Und einer rief nach 3 Minuten, lebt der noch? Dann danach war, weil ich nicht reagierte, Totenstille. Und dann haben die noch 10 Sekunden, nachdem ich dann die Uhr ausstellte und aufstand, gewartet. Und dann war das aber wie eine, also die Leute waren nicht erlöst, aber die haben es irgendwie, kam drüber. Ja, klar. Aber du darfst nicht, also sie haben dann geklatscht wie verrückt, aber du kannst nicht, du darfst es nicht verwässern, du musst den Fokus haben. Das ist so ein bisschen bei diesen Sachen eben auch, dass man jetzt da nicht, ich will keine wilde Improvisation zwischen den Stücken spielen. Es gibt zwar ein paar Stücke, die sind sehr viel schneller, wo ich mit Björn auch darüber gespielt habe, wo es auch expressiver sein kann. Mhm. Aber dann auch im Kontrast oder in der Dynamik zu den anderen Stücken. Mhm. Also es geht nicht, wie gesagt, es ist sehr, sehr knapp, diese Stücke. Es ist aber auch keine Vertonung davon, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber es ist es gibt einen Impuls, so also eine Assoziation für mich. Ne? Also freut mich sehr, dass du heute ins Studio gekommen bist. Ja, vielen Dank fürs Einladen, dass ich live spielen konnte, finde ich auch mal ganz schön. Das Live-Spielen, ja genau. Was? Ich sage, das ist auch mal, dass man live auch mal spielt. Ja, genau. Also, wir können es ruhig irgendwann mal wieder fortsetzen. Vielleicht, also ich habe schon oft Sendungen gemacht, wo ich dachte, ach, jetzt rede ich die ganze Zeit, lege irgendwas auf und warum kann das auch nicht mal anders sein? Und vielleicht lass uns weiter drüber reden und demnächst oder irgendwann in der nächsten halben Jahr. 17.06. ist das. 17.06. genau. In der IT-Straße. Stückwerke. Das findet man. Und das nochmals vielen Dank, Hannes, für dein Live-Spielen. Die Klingding-Sendung wird weitergehen. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich auf die Uhr gucke oder war da dann nervös, weil ich feststelle, dass die Zeit schneller vergeht, als ich das eingeplant habe. Jetzt spiele ich zwischendrin nochmal ein Stück von Ernst Bechert, das er mir zugeschickt hat. Ernst Bechert wird auftreten. Das muss ich jetzt auch nochmal rausfinden. Und deshalb lasse ich so lange die Musik laufen. Das sind alles ganz kurze Stücke. Thank you. Okay, das waren zwei Stücke von dem Trio, Auer-Jählings-Trio. Auer-Jählings-Trio hat eine CD rausgebracht im Januar, die den Titel hat Avec un grand oubli du Bresson. Das ist ein Zitat von Erik Satie, eine von den vielen, ich zitiere aus dem Ankündigungstext von Ernst Bechert, eine von den vielen eigenwilligen Spielanweisungen, die Satie in seiner Musik versteckt hat. Sie sind nur für die Augen der Interpretin oder des Interpreten bestimmt. Das Publikum bekommt normalerweise davon nichts mit. Auf ihrer CD haben die Auer-Jählings das Konzept verfolgt, nach solchen Spielanweisungen von Satie zu komponieren und zu improvisieren. Dieses Konzept werden wir mit neuem Material, unter anderem mit einigen Kompositionen von mir, bei unserem Konzert am 4.6. fortsetzen. Allerdings in einer anderen Besetzung, also das Auer-Jählings-Trio, das ist Jürgen Sieler, Sprache, Schauspiel, Stefan Mark Schneider, Gitarre, Elektronik, Erich S. Herrmann, Keyboards und Elektronik und Ernst Bechert spielt am 4.6. im Rahmen von Blood Edges im Voice in Time Studio von Carsten Dane. Das ist vielleicht sogar das gleiche Studio, in dem Hannes gerade von dem er erzählt hat, oder? Ja. Genau. Also das hat wohl verschiedene Titel. Im dritten Stock in der Admiralitätsstraße. Und Ernst Bechert spielt, glaube ich, in dem Zusammenhang auch Posaune. Da muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken, ob ich mich da nicht irgendwie auf falschem Geleise bewege. Kleinen Moment. Das ist gar nicht so leicht zu finden. Kleinen Moment, Encore heißt es. Das Ding, diese Veranstaltung. Und die Veranstaltung ist hier. Ja, genau. Ernst Bechert spielt Keyboard, Trombone, also Posaune, Electronics, Composition. Und die werden eben Stücke in der Idee, die ich gerade genannt habe, spielen, von denen wir zwei gehört haben. Ist also am 4. Juni, 20 Uhr, im Voice in Time Studio in der Admiralitätsstraße 75, Hinterhof im dritten Stock. Und es geht gleich weiter mit einem Probenausschnitt von dem Flutter Ensemble, wobei das ganze Ensemble nicht dabei sind, und gleich mehr dazu. Kurzer Ausschnitt von einer Probe des Flatter-Ensembles und am Mikrofon begrüße ich jetzt Judith Hamann. Hallo Judith. Hallo Heiner. Und soviel ich mich erinnere, war das Stacheldraht mit Schonknoten eine Probe am 23.01. Schon fast ein halbes Jahr her. Und dabei waren die Musikerinnen Dong Su, Violine, Felix Meyer, Posaune, Dirk Achim Donau, den wir gerade vorher schon gehört haben, Schlagzeug, John Hughes, Kontrabass und Heiner Metzger, der heute am Mikrofon die ganze Zeit redet. Ich hatte, glaube ich, Bassklarinette bei dem Set gespielt. Ja. Und die von dir benannte Stacheldraht, das Bild, oder das greift jetzt ja fast ein bisschen in das, was wir vorher auch besprochen haben. Es geht um ein Bild und ein Bild, das interpretiert wird musikalisch, beziehungsweise aus dem Bild entsteht eine Interpretation, die dann auch eine ganz eigene Dynamik hat, ist gespielt worden von einem Teil des Flatter-Ensembles. Und die ganze, wieso heißt das Flatter-Ensemble? Flatter-Ensemble, weil die Partitur, die Notation, um die es da geht bei dem Konzert, hat den Titel Flatter. Flatter ist eben ein Stück, das Judith Hamann damals, also kein eine Stück. Grafische Notation. Und die ist entstanden praktisch 1993. Da hat das Hören- und Sehen-Projekt eigentlich eine erste Ausstellung mit Konzerten KX-Galerie gegeben. Wo es zur Aufführung kam, KX-Galerie, weiß ich nicht. Wer die noch kennt, Kunst auf Kampnagel. Ja, das ist da, wo jetzt das Verwaltungsgebäude ist, da war das damals zu Hause. Sehr interessant, und es waren auch einige Hamburger Musiker und Künstler mit grafischen Notationen vertreten. Viele Konzerte und Cardio war, glaube ich. Cardio wurde ein Stück interpretiert, genau. Ja, wurde. Das Cornelius Cardio, genau. Wie? Keith Rowe war da. Keith Rowe war da, genau. Und es war eigentlich in der damaligen Zeit ein Projekt, das auch die Möglichkeiten der grafischen Notation wieder mal so ganz neu in den Fokus brachte. Es gibt noch ein schönen Katalog dazu mit dem Vorwort von Peter Niklas Wilson. Das ist wirklich eine lohnenswerte Lektüre, die ich jedem empfehlen kann. Wer Interesse hat, kann sich an uns wenden. An uns sage ich jetzt, weil ich bin ja Teil des Projekts und wir sind ein Paar, Judith Hamann und ich. Und das macht das Featuren in der Radiosendung nicht einfacher, aber wir kriegen das hin. Und ich wollte auch sagen, wir haben ja 9 tolle Musiker gefunden, die beteiligt sind. Aus den Materialbildern der Flatter-Partitur sind Diskussionen entstanden bei den Probenden. Konzepte für improvisierende Interpretationen. Und jede Probe ist eigentlich sehr aufregend und man kommt zu ganz neuen Zusammenhängen und denkt darüber nach, eine gekrümmte Linie zum Kreis, ja, wie ist die spielbar? Ist das überhaupt mitzuteilen? Ist Stacheldraht mitzuteilen oder die Tonklößchen, die man dann auf diesen Flächen sieht? Ich muss sagen, es ist, diese Partitur besteht aus 12 Fotokopien, die ich mit in DIN A3 Größe, die in 4 Rahmen untergebracht sind. Und darauf sind also ich habe diese Fotokopien mit einem Öl-Teergemisch bearbeitet. zu der Zeit vorher hatte ich gerade mit dem Straßenbauer zu tun, um herauszufinden, wie der sich unterscheidet von unserer Ölfarbe. Also würde ich den verdünnen. Also auch die, das war für mich auch ein Anlass, also das zu verwenden. Und das sah sehr reizvoll aus für mein Gefühl. Wenn man dann darauf die Gitterkreise, also dann die Ränder von Tongefäßen, die zum Kreis wurden, so reduziert waren, also so die unterschiedlichsten Materialien eigentlich dann zu diesem fertigen Teil führte. Das war 1993 und das war ein paar Mal ausgestellt, Orchesterstudie bei Rolf Bader und noch so ein paar andere Orte, bis Heiner sagte, Mensch, das wäre überhaupt auch schön, da mal das wirklich umzusetzen und zu spielen. Also das hatte damals nicht stattgefunden, weil das ich mir auch ziemlich vermessen vorstellte, es müsste eine Orgel dabei sein, mindestens drei Oboen und also eine Unzahl, richtig diese klassischen Vorstellungen für die Musik einer Partitur. Und das hat sich durch dieses, dass wir nun viel Musik gehört, selber gemacht haben, hat sich dieses Bild verändert. Und jetzt bin ich sehr erfreut, was daraus geworden ist. Jetzt sind zum Beispiel 5 Blasbläser dabei. Sind es tatsächlich 5? Ja, 5 Bläser, Heiner, habe ich nachgeguckt. Okay. Dann, wir können ja mal die Namen nennen, dann weiß jeder Bescheid. Ganz einfach. Also, ich fange mal an. Flatter Ensemble, Camila Nebbia, Tenorsaxophon, eine Musikerin, die aus Argentinien ist, die gerade hier in so einem Studiengang ist. Gut, ich gehe weiter. Gehe mal weiter mit den Bläserinnen und Bläsern. Felix Meyer spielt Posaune. Jana de Treuer ist auch dabei, spielt Saxophone aus Belgien. Tintin Patrone spielt Posaune und Elektronik auch. Und, Heiner Metzger, ja, der spielt auch Altsaxophon, Klarinette und Christoph von Abasche spielt E-Gitarre, Objekte. Dirk Achim-Tuna. Percussion. Dong Zu. Spielt Violine, Elektronik. Haben wir jetzt noch jemanden vergessen? John Tintin Hughes. Patrone. Tintin Patrone hatte ich schon gesagt. Ach so, John gesehen. Hughes hatte ich noch nicht gesagt. Kontrabass, genau. Ja. Was ich wirklich auch für mich was Neues fand, was auch mit in der Idee und der Konzeption war, dass jetzt nicht eine Interpretation allen nahegelegt wurde, also von deiner Seite zum Beispiel, dass du jetzt nicht gesagt hast, also da stelle ich mir jetzt das vor und das müsst ihr jetzt so spielen und nee, so kann man das gar nicht machen und das müsste man anders machen, sondern das ist eigentlich in so einem Prozess entstanden, ist auch über die vielen Proben, wir haben jetzt 12 Proben gehabt inzwischen, seit dem Januar und dass daraus dann sozusagen durch die Diskussion, das Ausprobieren, verschiedene Ideen, Konzepte für die jeweiligen Parts der Notation, der grafischen Notation entstanden sind, die dann geronnen sind in einem Heft, was dann entstanden ist aus diesen Probenarbeiten, für die Musikerinnen dann verwendet wird bei dem Konzert. Ja, man muss, vielleicht kann ich auch noch sagen, es besteht aus 8 Parts, also im ersten Bereich. Dann eine gelbe Linie teilt eigentlich die Partitur und dann kommt eine, wie sagt man, eine Umkehrung desselben, praktisch eine Spiegelung dessen, was in diesen 8 Teilen schon dargestellt wurde. Und wir haben jetzt eigentlich wirklich uns darüber auseinandergesetzt, wie ist ein Kreis zu spielen, wie ist ein Halbkreis zu spielen, wie ist das Unsichtbare dieses Halbkreises hörbar, dann wie gesagt Gitter, Stacheldraht, schmales Gitter, breites Gitter. Gut, das sind jetzt alles die Benennungen dieser Formen, die da vorkommen. Eine Linie überhaupt darzustellen. Also hochinteressant, die Gespräche, die wir geführt haben. Und eigentlich ist dieser, ich meine, dieser Teil der Auseinandersetzung und sich dem anzunähern, was ist eine Linie überhaupt, die da parallel durch den Weltraum schwirrt oder irgendwann wieder ankommt. Ist das überhaupt möglich oder ist das nur so? Aber jedenfalls meine ich, diese Gespräche waren für mich dann eigentlich genau, also auch dieses Stimmengewirr bei uns, dass auch schon das ein Anteil praktisch der Musik wurde. Also nicht nur das umgesetzt jetzt, sondern einfach die Klänge dieser verschiedenen Stimmen, die zusammen, die sich treffen. Man kann eigentlich nicht, das ist so, ich habe später, ich wollte auch noch sagen, dass für mich Anlass eigentlich war, ich bin ornithologisch sehr engagiert gewesen in Schutzgebieten auf den nordfriesischen Halligen. Und für mich ist von großer Bedeutung, wenn 40.000 Alpenstrandläufer auffliegen und man hört einen Austernfischer und eine Ralle und was weiß ich, wie interessant diese Brüche werden, die Distanzen, die Intervalle, das ist unglaublich, also das in dieser wunderbaren Landschaft. Und dann später habe ich in Hamburg in einer Kneipe gearbeitet, bin ab und zu immer mal nach draußen gelaufen und habe das Rauschen der Straße und dann eben auch diese verschiedenen Stimmen beim Essen, die Zeller klappern und sowas alles, was so für mich so ein Vergleich eigentlich bedeutet hat. Also ich habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich hier in der Stadt nur verbringen und habe eigentlich was wiederentdeckt, was ich in anderer Art und Weise. Also das ist sind praktisch, und dann dieser Anteil von Ton und Ton habe ich selber auch häufig in Performances verwendet. Also das. Also Ton des Materials. Das Materialton, dieses Kneten, etwas Spitziges wie beim Stacheldraht kann ich dadurch mildern. Und den Ton, den man hört dazu. Also es war immer für mich der Ton, ich habe mit die Geige benutzt, obwohl ich nicht sagen kann, dass ich die Geige spielen kann, aber mich fand den Klang interessant. Und dieses Zusammentreffen, das war eigentlich immer das Motiv, sodass es für mich plausibel war, einmal etwas fertig zu machen, was ich eigentlich den Vögeln der Nordseeküste gewidmet habe. Vielleicht hat man jetzt eine kleine Vorstellung. Also gut, also man kann, es ist sehr spannend, im zweiten Teil, also nach dem ersten, nach diesen 8 verschiedenen Parts, kommt dann eine Pause. Und im zweiten Teil, wir haben uns so entschlossen, dass alle Musiker frei sich entscheiden können, was davon, von dieser Umkehrung, sie Lust hätten zu spielen und mit wem oder auch allein. Also es ist noch sehr aufregend, wie dieser zweite Teil improvisiert, interpretiert wird. Was wir auch nicht vergessen dürfen, es ist in die Projektion, also es wird, wir haben einen Videokünstler eingeladen, Alexander Drattler, einigen vielleicht bekannt von 4 Fakultät, Teil der Gruppe Elektropastete, der die Live-Withdrawals machen wird mit Teilen der Notation. Und vielleicht auch mehr davon und verschiedenen Materialien, die Live-Visuals dann während des Konzerts machen wird. Während des ersten Teils auf jeden Fall, beim zweiten Teil sind wir noch in Diskussion, wie wir das dann da gestalten. Vielleicht hören wir eine weitere Aufnahme von einer Probe. Das ist jetzt ein Ensemble, das gar nicht so anders ist, wie das gerade gehörte. Und zwar Camilla Nebbia, Felix Meyer, Jana de Treuer, John Hughes, Dong Su und Heiner Metzger. Und zwar interpretieren wir, das sind so Arbeitstitel, einen Halbkreis. Thank you. Ja, eine kurze Aufnahme von der Probe, die so währenddessen mitgeschnitten wurden und dann auch den Musikern zum Anhören weitergegeben wurden. Ja, die Zeit ist uns eigentlich schon davongelaufen. Ich kann schon ankündigen, falls sich jemand wundert, Electronic Jam legt heute nicht auf. Das heißt, wir können ein bisschen überziehen, was ich auch machen muss, weil ich noch etliche Tracks habe, die ich noch gar nicht angespielt habe. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei Judith Hamann. Vielen Dank, dass du herzlichen Dank für die Einladung. Das so schön dargestellt hast. Ich mache dann gleich weiter mit den Tracks, die ich bekommen habe. Zum Beispiel sind da dabei Electric Mammy. Manfred Starnke und Michael E. Hase, ein experimentelles E-Gitarrenduo, das sich Electric Mammy nennt. Und die beiden spielen ein Konzert am 5. Juni, 20 Uhr, im Atelier Hart in der Friedensallee 26. Sie sind Teil des Tonart-Ensembles. Die Aufnahmen sind online entstanden. Und da wir gerade bei dem Tonart-Ensemble waren, geht es jetzt gleich weiter mit einer Aufnahme von dem Tonart-Ensemble und DJ Louis Küffner. Davon hören wir eine kurze Aufnahme. Der Ausschnitt aus einem Probentrack von Tonart-Ensemble und DJ Louis Küffner. Das Tonart-Ensemble, die Besetzung ist mir jetzt nicht bekannt, aber es ist ein klassisch instrumentiertes Improvisationsensemble, das eben auf DJ Louis Küffner trifft, die Absicht hat, durch das experimentelle Setting sehr unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zusammenzubringen und eine große Bandbreite an Sounds und Klangräumen zu präsentieren. Louis Küffner arbeitet im Randbereich der gegenwärtigen oder aktuellen elektronischen Musik. Das Konzert ist am 10.06. um 20 Uhr im Faktor. Das geht jetzt gleich weiter mit einem mehr elektronischen, das kann man gar nicht so sagen. Ich spiele es gleich mal an. Und zwar ist es jetzt ein Stück von Jetzmann und E-Moll. Es geht bei dem Projekt um Vertonen. Deshalb heißt die Albumveröffentlichung bei Bandcamp Vertont. Und ich habe jetzt ein Stück, Ressort. Dabei geht es darum, Texte zu vertonen. Das ist auch das Angebot von den beiden. Sie bieten anderen Künstlern an, einen Text von uns zu vertonen und vice versa. Das soll dabei in die nächste Runde gehen und daran sind sie gerade in der Arbeit. Das ist der Beitrag von Duo E-Moll Jetzmann. Alles ist so gleich, füreinander bestimmt. Alle sind so reich und jeder gewinnt. Alles ist privat. Es gibt keine Politik, nur ein bisschen Staat. Der beschützt dann unser Glück und wir bleiben jung, denn Geschichte geht zu Ende und die anderen müssen wandern. Wir hören sie durch die Wände. Vertont wird auftreten am 10. Juni, Freitag, 10. Juni, 22 Uhr in der Hörbar, Brigittenstraße 5. Und der zweite Act an dem Abend ist Railroad Konkret. Das ist das Duo Chedi Sesi, aka Valeria Merlini und Heidrun Schramm. Ihre Faszination für Zuggeräusche brachte sie zusammen und sie entwickelten daraus aus der Aufnahme von Zuggeräuschen gemeinsam Kompositionen, haben eine längere Arbeitszeit zusammen damit verbracht, daraus dann eben die einzelnen Stücke zu machen, die sie dann zur Aufführung bringen werden am 10. Juni in der Hörbar. Und es geht gleich weiter mit einem Track von Max André Rademacher. Der Track hat den Titel No Matter Where You Are. A.K. Klosowski, unter dem Namen ist er am bekanntesten. Und die werden auftreten am 16. Juni im Westwerk. Das ist irgendwie anscheinend ein bisschen falsch gelaufen bei der Ankündigung. Das soll ein Doppelkonzert sein, also zwei Konzerte nacheinander. Daraus wurde dann leider in dem Kramheft ein Konzert und das ist aber irgendwie ein Missverständnis gewesen. Worum geht's? Es geht um zwei oder drei Acts. Einmal Oblique Noir, modulare Synthesizer, andere Soundquellen und dann um Max André Rademacher und A.K. Klosowski, Kassetteninstrument, Ngoni und Stimme. Jetzt zu den einzelnen Gruppen. Oblique Noir is playing a modular synth system which has become the springboard for his interpretation of organic electronic sound aesthetics. Lately, Helge Kaul, aka Oblique Noir, is exploring ancient technique like microtonality and hocketing. Hocketing involves instruments playing discrete portions of a single melody which can make you feel like you are inside a melody. This effect can be enhanced with multi-channel audio. Melodies arise from improvisation and some musical dialogue takes place between four West Coast-style oscillators and four loudspeakers in the quadraphonic space. Also soweit über Oblique Noir und dann A.K. Klosowski. Er spielt das Kassetteninstrument, an Instrument he built from 1980s Sonic Walkmans. Max André Rademacher, die also im Zusammenhang spielen, im Duo spielen, plays Ngoni, the ancient lute from Mali, West Africa, known to have existed since more than 800 years. Despite their different musical backgrounds, the two artists recognized their shared approach to music and similarities in their instruments. The warped loops and motoric rhythms of the cassette recorders, the repetitive liquid riffs of the Ngoni. Together they make a linear hypnotic you may want to dance or trance to. Um 20 Uhr ist Einlass, 20.30 Uhr ist Oblique Noir und 22 Uhr ist Max André Rademacher und A.K. Klosowski. Das sind anscheinend zwei Konzerte, die jetzt nicht so einfach zusammengefasst werden können sollen, wie das jetzt in dem Programmheft passiert ist. Auf jeden Fall habe ich einen Track und der heißt No Matter Where You Are. No Matter Where You Are von A.K. Klosowski und das Konzert findet statt am 16. Juni im Westpark. Ich springe dann gleich weiter zu einem Konzert, das auch mehr elektronischen Charakter oder mit Elektronik auf jeden Fall viel zu tun hat. Leider finde ich jetzt den passenden Zettel nicht so ganz schnell. Okay, das wird sich gleich geben. Ich spiele mal die Musik an. Enough. zwei kurze Ausschnitte von Richard von der Schulenburg on Jupiter 06. Ein Konzert, das am 11. Juni stattfinden wird im Golden Pudel Club St. Pauli Fischmark 27. Richard von der Schulenburg hat das Konzert seinem Lieblingssynthesizer, dem Jupiter 06 von Roland, gewidmet. Unter anderem werden die Räume vom Pudel unterschiedlich akustisch geortet. So werden in Nebenräumen Verstärker und Mini-Amps Sound geben, während der Synthesizer auf der Bühne wirkt. Richard von Schulenburg arbeitet in verschiedenen Genres als DJ und Produzent. Seit 2005 ist er Resident im Golden Pudel Club und hat verschiedene Veröffentlichungen bei Labels wie Büro B, Pudelprodukte, Uncanny Valley und so weiter veröffentlicht. Aktuell ist sein neues Album Cosmic Diversity auf Büro B erschienen. Das also am 11. Juni. Und jetzt komme ich weiter zu einem Ensemble, das eine Reihe Kompositionen aufführen wird. Und zwar das Nellie Boyd Ensemble. Nellie Boyd hat ein Konzert organisiert am 18. Juni im Westwerk, Admiralitätsstraße 74 um 20 Uhr. Das Konzert hat den Titel Krieg, Arbeit, Liebe und begrenzte Informationen. Beteiligt sind Silvia Tarozzi, Violine, Deborah Walker, Violoncello. Es geht um Songs of War, Work and Love. Genau gesagt, Silvia Tarozzi und Deborah Walker verbindet eine lang anhaltende künstlerische Partnerschaft. Sie bewegen sich zwischen Improvisation und experimenteller Komposition und arbeiteten unter anderem mit Eliane Radic und Philipp Körner. Mit ihrem Stück reinterpretieren und transformieren sie traditionelle Lieder, die von Mondinas Arbeiterinnen auf den Reisfeldern der Emilia-Romagna gesungen wurden. Das zweite Ensemble ist das vorher schon genannte Nellie Boyd Ensemble mit Moxie Beidenigl, Robert Engelbrecht, Jan Feddersen und Johann Popp. Die Instrumente sind jetzt nicht näher benannt, aber es wird um Gitarren gehen und in einem Stück um vier Ride-Becken. Und ich habe den Track vorliegen, Wirligig. Wirligig ist eine Aufnahme eingespielt vom Nellie Boyd Ensemble 2022. Leider nur ein kurzer Ausschnitt von dem Nelly Boyd Ensemble Wirrli Gig zu ihrem Konzert am 18. Juni im Westwerk. Ich kann jetzt schon ankündigen, gleich nach dem nächsten Track gibt es die Klingt die Nachtschleife. Da kann man alle Tracks nochmal in Ruhe und zur Gänze anhören. Als letztes werde ich gleich anspielen ein Stück, das schon mal vorgekommen ist in der Klingding-Sendung im November letzten Jahres, das aber dann eine Live-Aufführung bekommt, und zwar in dem Pudelclub. Der Abend hat den Namen, den Titel Vom Hören aus. Vom Hören aus beinhaltet ein Komponistengespräch, eine Ausstellungseröffnung und ein Konzert. Und zwar werden gespielt Kompositionen für singende Geigerinnen von Peter Ablinger. Die singende Geigerin wird Biljana Vujkova sein. Und dann wird ein Stück von Nikolaus Gerschewski gespielt. Ein neu komponiertes Stück von 2022 für 1 bis 4 singende Violinistinnen. Und Biljana Vujkova wird auch ein Stück spielen für Solovioline, Stimme und Field Recordings. Der ganze Abend ist so angelegt, dass um 19 Uhr die Ausstellungseröffnung ist. Dann ist ein Komponistengespräch zwischen, ich nehme mal an, Peter Ablinger, Nikolaus Gerschewski, Biljana Vujkova und mit Björn Gottstein, der die Moderation macht. Und ab 20.30 Uhr ist dann das Konzert mit Biljana Vujkova, die Violine, Stimme und Zuspiel in Aktion bringen wird. Und nur zum Reinhören noch mal kurz eine Aufnahme. Ich gehe mal ein bisschen weiter, sonst hört man immer den Anfang, wie bei der letzten Sendung, mitten rein in An den Mond ist die Komposition getitelt von Peter Ablinger. Und das hören wir jetzt. Der Tag. Wolf nicht, noch Wur findet im Sturm, geht mit dem Mond, schwindet mit ihm. Wolf nicht, noch Wur findet im Sturm, geht mit dem Mond, schwindet mit ihm. Thank you. Ja, das war ein kurzer Ausschnitt von An den Mond von Peter Ablinger, interpretiert von Biljana Vucková. Und das war die Klingling-Sendung heute mit dem Blood Edges Feature und den 6 Studiogästen. Und jetzt geht es gleich weiter mit der Klingling-Nachtschleife. 2 Stunden 40 Minuten ungefähr lang, wo alle die nochmal vorkommen, die heute in der Sendung vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, mit vielen Tracks von den erwähnten Konzerten. Und das Blood Edges Festival kann nachgeguckt werden unter www.bloodedges.de. Die Klingling und Sendung unter www.hierunter.de/klingling.html. Und die nächste Klingling-Sendung wird am 3. Freitag im Juni sein. Glaube ich, das ist noch die Zeit von Blood Edges. Und jetzt hören wir die Nachtschleife und ich wünsche anregendes Weiterhören und viel Vergnügen bei allen Konzerten, die ihr vielleicht im Rahmen von Blood Edges besuchen werdet. Tschüss.